Hallo, hello and hello. Hallo, hallo und hallo. Good, good, good morning. Einen guten Morgen. From wonderful São Paulo. Aus dem wunderschönen São Paulo. Let's go to 1 Corinthians chapter 2 and verse 11. Schauen wir uns 1. Korinther Kapitel 2, Vers 11 an. After all, who can really see into a person's heart and know his hidden impulses except for that person's spirit? Denn wer kann wirklich in das Herz eines Menschen sehen und seine verborgenen Regungen kennen, wenn nicht der Geist dieses Menschen? Ah, we could do a little teaching just on that verse, couldn't we? Über diesen Vers könnten wir eine kleine Lehrstunde halten, oder? Do you know, recently I was sitting at the house of very wonderful people. Vor kurzem saß ich bei ganz wunderbaren Menschen zu Hause And we talked about this. und genau darüber haben wir uns unterhalten. And it was so funny. Es war so wahnsinnig witzig. I mean, I thought it was funny. Ich fand es witzig. Because we began to talk about how quickly we judge the motive of the heart of people. Denn wir fingen an, darüber zu reden, wie schnell wir das Motiv des Herzens von Menschen beurteilen. And in the beginning, you know, these people started to defend themselves a little bit. Am Anfang haben sich die Leute ein bisschen verteidigt. But one of the persons said to me, well, then we are judging all day long. Aber eine der Personen sagte zu mir, na dann urteilen wir ja den ganzen Tag. We do. Ja, das tun wir tatsächlich. Look what the Bible says. Schau, was die Bibel sagt. Nobody knows what is hidden in the heart of a person, only the spirit. Niemand weiß, was im Herzen eines Menschen verborgen ist, nur der Geist. Think about this. Denk darüber nach. There are things that are hidden in your heart that you, from your intellectual perspective, don't even know. Es gibt Dinge, die in deinem Herzen verborgen sind, die du aus deiner intellektuellen Perspektive nicht einmal kennst. The Bible says only your spirit knows them. Die Bibel sagt, dass es nur dein Geist weiß. If you just think about this aspect, Wenn du mal darüber nachdenkst, people do something and we assume that we know why they did what they did. Menschen tun etwas und wir gehen davon aus, dass wir wissen, warum sie das tun. So we make wrong judgments all day long. So fällen wir den ganzen Tag lang falsche Urteile. Only thing we see is the action of a person. Nobody knows what's going on in their hearts. Das Einzige, was wir sehen, ist die Handlung eines Menschen. Niemand weiß, was in seinem Herzen vor sich geht. So we as Christians, we need to stop assuming that we know the impulses of the hearts of the people. Deshalb müssen wir als Christen aufhören, davon auszugehen, dass wir die Regungen in den Herzen der Menschen kennen. Think about yourself. Denke mal über dich selbst nach. Or maybe I should say, let me tell you about myself. Vielleicht sollte ich sagen, ich erzähle dir von mir. How many times the Holy Spirit has revealed things that were in my own heart that shocked me. Wie oft hat der Heilige Geist mir Dinge offenbart, die in meinem eigenen Herzen waren und mich schockiert haben? I had no idea that they were in my heart. Ich hatte keine Ahnung davon, dass sie in meinem Herzen waren. And as the Holy Spirit began to reveal these things to me, als der Heilige Geist begann, mir diese Dinge zu offenbaren, I was like, oh. Oh my God, I didn't even know that was in my heart. Dachte ich, oh mein Gott, ich wusste gar nicht, dass das in meinem Herzen ist. Think about this. Überleg mal. I'm sure that happened to you too. Ich bin mir sicher, dass es dir auch schon passiert ist. Now, if this happens to us, that we ourselves sometimes don't know what's going on inside of us, wenn uns das passiert, dass wir selbst manchmal nicht wissen, was in uns vorgeht, how can we assume that we know what's going on in the heart of people? Wie können wir dann annehmen, dass wir wissen, was in den Herzen der anderen vorgeht? We don't. Wir wissen das nicht. And this is a beautiful and a wonderful thing. Und es ist schön und wunderbar. Why is it so wonderful? Warum ist es so wunderbar? Because God alone is the one who can judge our hearts. Weil Gott allein derjenige ist, der unsere Herzen beurteilen kann. He is the one who knows the depth of our motives. Er ist derjenige, der die Tiefe unserer Beweggründe kennt. So now we can love one another unconditionally without judging each other. Deshalb können wir uns jetzt bedingungslos lieben, ohne uns gegenseitig zu verurteilen. And that brings wonderful, peaceful and happy relationships. Das führt zu wunderbaren, friedlichen und glücklichen Beziehungen. But look, Paul brings a natural example from human beings, from us, so that we can relate to it. Paulus bringt ein natürliches Beispiel von Menschen, von uns, damit wir uns darauf beziehen können. But then he actually says, so it is with God. Und dann sagt er tatsächlich, so ist es bei Gott. So with God, it's exactly the same way. Mit Gott ist es genauso. His thoughts and his secrets are only fully understood by his spirit the Spirit of God. Seine Gedanken und seine Geheimnisse werden nur von seinem Geist, dem Geist Gottes, vollständig verstanden. Why is this so important? Warum ist das so wichtig? Because there's no way you can ever find out the true thoughts of God unless the Holy Spirit reveals them to you. Weil du die wahren Gedanken Gottes niemals herausfinden kannst, wenn der Heilige Geist sie dir nicht offenbart. Once you understand this, sobald du das verstanden hast, you will never again ask God to give you things, but you will always desire more revelation. Wirst du Gott nie wieder darum bitten, dir etwas zu geben, sondern du wirst dir immer mehr Offenbarung wünschen. Think how much time we have wasted trying to convince God to give us one more thing. Überleg mal, wie viel Zeit wir damit verschwendet haben, Gott davon zu überzeugen, uns noch etwas zu geben. Lord, give me health. Lord, give me victory. Lord, give me finances. Lord, give me this, that and the other. Herr, gib mir Gesundheit. Herr, gib mir den Sieg. Herr, gib mir Finanzen. Herr, gib mir dies, das und jenes. Because we've put the focus on the wrong thing. Weil wir den Fokus auf die falsche Sache gelegt haben. The Spirit of God knows exactly the thoughts and the secrets of God. Der Geist Gottes kennt die Gedanken und Geheimnisse Gottes genau. And he has a humongous deep desire for you to know them too. Und er hat ein immens tiefes Verlangen danach, dass du sie auch kennst. Do you know? Weißt du? Let me stir your thinking with a little statement here. Lass mich dich mit einer kleinen Aussage zum Nachdenken anregen. I believe that a lot of our Christians' lives are so stressed. Ich glaube, dass viele unserer Christenleben so gestresst sind. Because we are spending so much time trying to convince God to give us so many things. Weil wir so viel Zeit damit verbringen, Gott davon zu überzeugen und so viele Dinge zu geben. And don't spend enough time trying to find out the secrets of the heart of God. Und nicht genug Zeit dafür aufwenden, die Geheimnisse des Herzens Gottes herauszufinden. Think about that. Denk darüber nach. If you, or maybe not you, but most Christians. Wenn du, oder vielleicht nicht du, aber die meisten Christen. If they are in a complicated crisis situation, they're always trying to get God to fix it. Wenn sie in einer komplizierten Krisensituation stecken, versuchen sie ständig, Gott dazu zu bringen, sie zu lösen. What would happen that instead of trying to convince God to fix a problem, they would try to find out the secrets of the heart of God. Was würde passieren, wenn sie nicht versuchen würden, Gott davon zu überzeugen, ein Problem zu lösen, sondern versuchen würden, die Geheimnisse des Herzens Gottes herauszufinden? I tell you. Ich sage dir. The hearts would be at much more peace. Ihre Herzen würden viel mehr Frieden haben. And they would live in the victory of the finished work of Jesus Christ. Und sie würden im Sieg des vollendeten Werkes von Jesus Christus leben. So. Please, my dear friend. Bitte, mein lieber Freund. Spend a little bit less time trying to get things from God and spend a little bit more time finding out the heart of God. Verbring etwas weniger Zeit mit dem Versuch, Dinge von Gott zu bekommen und verbring etwas mehr Zeit damit, das Herz Gottes herauszufinden. And you will walk in deeper peace. Und du wirst in tieferem Frieden leben. Tomorrow we continue. Morgen machen wir weiter.